Deutschlandfunk Soundcheck. Willkommen zu einer neuen Ausgabe. Im Studio ist heute Günther Jansen. Die Vorrede zu dieser Sendung halte ich mal ganz kurz, denn die Überschrift zum heutigen Soundcheck sagt eigentlich alles. Unser Thema bis 3 Uhr: jung, weiblich, deutsch. Frauen machen Musik. My two best talents are in super spotlight, like my bad moves are your bad news entertainment. Should your superstition be my new ambition, darling, keep out my real name for tons and tons of fame. Dream to get out of touch, and I only eat when people watch. And I play the roles I wish I knew much better than myself for you. He treats me like a queen, you know, to keep me steady till the first show. Musik aus Deutschland geht es heute im Soundcheck, und zwar um solche Musik, bei denen Frauen eine Hauptrolle spielen, entweder als Teil einer Band, eines Projektes oder, was uns auch oft bis 3 Uhr begegnen wird, Frauen solo, ganz alleine mit sich und ihrer Musik. Eben zu Beginn war das die erste Variante, also Frauen im Zusammenhang einer Band. In diesem Fall war es Stella aus Hamburg. Deren Sängerin heißt Elena Lange. Sie schreibt auch die Texte, wie eben bei Opening Night. Elena Lange zusammen mit ihrer Band Stella aus dem Album Finger on the Trigger for the Years to Come. Die nächste Frau taucht heute im Programm zweimal auf. Das zweite Mal ganz am Ende dieser Sendung, kurz vor drei. Dann mit einem Instrumentalstück. Aber die allermeisten Stücke von ihr sind mit Gesang. Es geht um Barbara Morgenstern. Live auf Tour lässt sie sich von einem Schlagzeuger und zusätzlich auch noch oft von einem Gitarristen begleiten. Im Studio nimmt sie fast alles im Alleingang auf. Hier das Eröffnungsstück ihres aktuellen Albums Nichts muss. Barbara Morgenstern mit Aus heiterem Himmel. Thank you. Nach Barbara Morgenstern geht es jetzt um Caro Gaske und das zweimal. Zunächst eben aus dem Debütalbum von Tenfold Lodestar, erschien vor gut zwei Jahren auf dem Hamburger Label XXS, das Lied Supermarkets Overfilled. Daneben kam im letzten Jahr auch das Albumdebüt einer weiteren Band mit eben dieser Caro Gaske, auch die in Trio-Besetzung aus Braunschweig mit Namen Hi Ho Silver. Ihr Album heißt Hello Hello. Hier daraus Motiv ohne Grund. Thank you. Thank you. Nach der Braunschweiger Band Hi-Ho Silver war das eben die Berlinerin Mascha Kreller. Im Herbst vergangenen Jahres erschien ihr Soloalbum Lack, eben der Titelsong daraus, eben Lack. Zum ersten Mal konnte man Mascha Kreller hier ausgiebig als Sängerin hören, zu selbst aufgenommenen Backings, denn bis zu diesem Solo-Debüt kannte man sie nur durch ihre Instrumentalgruppen Mina und Contriva. Dort spielte sie Keyboards bzw. Bass und Gitarre. Und es gibt, glaube ich, nur jeweils ein Lied beider Bands, bei dem Mascha Kreller auch als Sängerin agiert. Hier jetzt dieses seltene Kreller-Gesangstück einer ihrer sonstigen Instrumentalgruppen, und zwar diesmal Contriva aus dem Contriva-Album Tell Me When, das Stück Next Time. Thank you. Listen carefully to what they reveal. They will focus emotions unexpressed. Take these words for real. Let's melt words together. Let's break apart the words we use. Let us mix and arrange them. In diesem Soundcheck geht es um Frauen aus Deutschland, die Musik machen, als Sängerin, Texterin, Komponistin, an den verschiedensten Instrumenten, mit Band, Solo oder im Duett, wie eben zum Beispiel Komeid. Das sind Julia Kliemann und Chris Flohr. Seit Jahren bringt das Berliner Monika-Label ihre sanfte, zarte, zerbrechliche Musik heraus. Falling into Place hieß das Album vom vergangenen Jahr. Daraus bei uns Rearrange, für Komeid-Verhältnisse schon ein richtig flottes, beinahe lautes Stück. Und musikalisch ähnlich geht es auch weiter. Ebenfalls ein Pärchenduo, auch aus Berlin, auch überwiegend leise. Auch hier singen beide, Sebastian und Jana. Sie nennen sich The Cat Cosm. Ein Album habe ich von ihnen, Sophie Playing the Recorder at School, aus dem Jahr 2001. Ein Lied daraus, Without a Heart, von und mit The Cat Cosm. Reserve pretensions, I don't think that by your genuine attention, your embrace, I think of you. My heart and fit, where we lost it, I am sure you know we bled. We've had heart and colonies, by and so Nach The Cat Cosm war das eben viel poppiger, extrovertierter, auch mainstreamiger. Wir sind Helden, ein Quartett aus Berlin um die Sängerin Judith Holofernes. Nach Guten Tag, es müssen nur wollen, ihre zweite Single. Das Debütalbum soll im Juli nachfolgen. Und wo Wir sind Helden eher eine normale Band sind, Bass, Schlagzeug, Gitarre, ab und zu Keyboards, dazu die Sängerin eben Judith Holofernes, da kommen Lalipuna viel vertrackter daher. Analoge Instrumente treffen auf digitale Sounds und Rhythmen. Im Kern sind Lalipuna Markus Acher, der auch bei The No Twist mitspielt, und Valerie Trebeljahr. Deren Stimme ist so ungefähr das Gegenteil von zum Beispiel Tina Turner, also ziemlich leise. Was no reason to tonight. walk, if you can fly, don't fly, if you can ride, lie only when you're getting away from this real necessarily, airily, flaked off. Do not hesitate, the mileage is appropriate. Service desk automat, please give us a call. Pushed out and around, project, product, mix up, confusing, consume. Turn off all the house lights. Hintereinander Lali Puna aus ihrem Album Scary World Theory und danach die Chicks on Speed, Damentrio mit Sitz Berlin-Mitte, zusammen mit den drei Düsseldorfer Elektronikern Kreidler. Die haben mal vier Stücke zusammen auf einer Maxi herausgebracht, also Chicks on Speed zusammen mit Kreidler. Ende 2001 war das, eins davon eben Polar Love. Und bis zum Schluss der ersten Stunde bleiben wir elektronisch, diesmal mit Ellen Alien, gebürtige Berlinerin, seit vielen Jahren aktiv als DJ, oder heißt es da DJane, Produzentin, Betreiberin ihres eigenen Plattenlabels B-Pitch Control. In diesem Jahr ist ihr zweites Album Berlinette erschienen, daraus jetzt noch ein bisschen Sehnsucht, so der Titel dieses Stückes. Nach den Nachrichten geht es dann weiter mit dem Soundcheck, heute zum Thema Jung, weiblich, deutsch, Frauen machen Musik. Hier also als letztes Stück der ersten Stunde Sehnsucht von und mit Ellen Alien aus Berlin.